Father, bless these words, I pray. Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen. We're speaking about holiness. Wir sprechen über Heiligkeit. God wants us to be a holy people. Und Gott möchte, dass wir ein heiliges Volk sind. Because he's a holy God. Weil er ein heiliger Gott ist. In 1 Peter chapter 1 it says. Und im 1. Petrus Kapitel 1 heißt es. Starting with verse 13. Und ich fange hier im Vers 13 zu lesen an. You can just listen. Und ihr könnt einfach nur zuhören. So think clearly and exercise self-control. Deshalb umgürtet die Lenden, seid nüchtern und Verse 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Yeah. Okay. So think clearly and exercise self-control, looking forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. Okay. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. For you must live as God's obedient children. Denn ihr müsst leben als Kinder des Gehorsams. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your old desires. Und gleitet nicht zurück in euer altes Leben nach euren alten Wünschen. You didn't know any better then. Ihr wusstet es damals nicht besser. And now you must be holy in everything you do. Und jetzt sollt ihr heilig sein in allem, was ihr tut. Just as God who chose you is holy. So wie Gott, der euch erwählt hat, heilig ist. For the scriptures say, denn die Schrift sagt, you must be holy. Ihr sollt heilig sein, because I am holy. Weil ich heilig bin. So we talked about this last week. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen. And being holy simply means I live a life that's pleasing to God. Heilig sein bedeutet, ich lebe ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. And I want to live a life that's pleasing to God. Und es ist so, dass ich ein Leben leben möchte, das Gott gefällt. Because a life that's pleasing to God, of course, blesses God. Denn ein Leben, das Gott gefällt, segnet Gott. It blesses me. Und es segnet mich. And it blesses others. Und es ist auch ein Segen für andere. The life that God wants me to lead, das Leben, das Gott für mich haben möchte, or to live out, oder das ich ausleben soll, fulfills the first, the two great commandments. Erfüllt eben diese zwei großen Gebote. To love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Dass man den Herrn, den Gott, also seinen Gott von ganzem Herzen, Gemüt und Sinn lieben soll. To love your neighbor as yourself. Und dass du deinen Nachbarn liebst, so wie dich selbst. Everything that is encompassed in living a life that's pleasing to God. Und alles, was damit alles ist eingeschlossen in dem, dass man ein Leben lebt, das has to do with blessing. Das hat mit Segen zu tun. Blessing God, blessing others, being blessed myself. Dass Gott gesegnet wird, andere und ich auch selber einen Segen davon habe. To live a holy life is the greatest life that we could live. Und ein heiliges Leben zu leben ist das tollste Leben, das man haben kann. And yet when you think of the word holy, we think of halos and statues. Und trotzdem ist es so, dass wenn man das Wort heilig hört, dann denkt man an Heiligenscheine oder Statuen. And we just think of religious artifacts. Und man denkt dabei an so religiöse Artefakte. We might think of certain clothing. Oder man denkt vielleicht sogar an eine bestimmte Art der Kleidung. And that's the world's idea of holy. Denn das ist das Konzept der Welt von heilig. But God's idea is a very fun life. It's a life of blessing. Aber was Gott darunter versteht, ist eigentlich etwas sehr sehr Freudiges, einfach ein Leben, das Segen bringt. It's not always fun because sometimes it's it comes into conflict with religious people. Es ist nicht immer freudig, denn oft gerät gerade ein solches Leben in Konflikt mit Jesus religiösen Menschen. Jesus was not a blessing to the Pharisees. Und Jesus war auch kein Segen für die Pharisäer. The Pharisees were religious people who knew the Bible. Denn die Pharisäer waren Menschen, religiöse Menschen, die die Bibel kannten. Better than anyone. Sie sogar noch besser kannten als alle anderen. But then actually Jesus said, you don't really know the Bible. Und doch sagte ihnen Jesus, ihr kennt die Schrift nicht wirklich. Matthew 22:29. Matthäus 22:29. That you err, you are mistaken not knowing the scripture. Und er sagt, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Nor the power of God. Ihr kennt nicht die Schrift noch die Kraft Gottes. So We are holy in two ways. Und so sind wir in zweifacher Art und Weise we heilig. Have been made holy through the blood of Christ. Wir wurden heilig gemacht durch das Blut Christi. And that's theologically called justification. Und das nennt man theologisch ausgedrückt Rechtfertigung. In Romans chapter 5 verse 1 we are justified by faith. Und in Römer 5 Vers 1 steht, dass wir gerechtfertigt sind durch den Glauben. So we receive a free gift from God. Und wir haben das empfangen als freies Geschenk von God Gott. Has made us holy. Also in dem Sinn hat Gott uns heilig gemacht. Through faith. Durch den Glauben. Through a genuine faith. Durch einen echten Glauben. But that genuine faith demonstrates itself. Aber dieser echte, ein solcher wahrer Glaube demonstriert sich dadurch. Through what it does. Zeigt sich dadurch, was er tut. Through what it does. Also durch das, so, was er tut. By believing in Christ, we have eternal life. Also dadurch, dass ich an Christus glaube, habe ich ewiges Leben. He gives it to us as a gift by faith. Und er gibt uns das als freies Geschenk durch den Glauben. But the kind of faith he gives it to, aber die Art von Glauben, der er dieses Geschenk verleiht, is a genuine faith of the heart. Ist ein echter Glaube des Herzens. Romans chapter 10, verse 10. Römer 10, Vers 10. We believe from the heart. Da steht, wir glauben vom Herzen. And that kind of faith demonstrates itself. Und ein solcher Glaube zeigt sich. That's James chapter 2. Das ist, finden wir in Jakobus 2. That a faith without works is just a dead faith. Dort steht nämlich, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. But we want to have a living faith. Wir möchten aber gerne einen lebendigen Glauben haben. We want to be a holy people. Und wir möchten gerne ein heiliges Volk sein. And we are a holy people. Und wir sind ein heiliges Volk. Through Christ. Durch Christus. But what I want to do this morning is I want to really encourage us to live out that life. Und wozu ich uns aber heute Morgen ermutigen möchte, ist dieses Leben, das wir haben, auch auszuleben. It has to be lived out. Es muss ausgelebt werden. Because I can be saved by faith. Denn ich kann durch Glauben gerettet sein. But I can fall into passivity. Aber ich kann trotzdem in eine Passivität verfallen oder in eine Gleichgültigkeit. So oder ich kann mich so sehr verstricken in die Dinge dieser Welt, I kind of forget who I am, dass ich eigentlich vergesse, wer ich wirklich bin and I don't live out my Christianity. Und ich mein Christentum nicht wirklich auslebe. And that's where the blessing is. Und das ist aber der Ort, wo der Segen stattfindet. We are blessed in believing, wir werden gesegnet durch den Glauben, because we have been given promises, weil uns Versprechen, Verheißungen gegeben wurden. But God gives us the blessing as we do. Aber Gott gibt uns auch einen Segen, wenn etwas getan wird. That's why Jesus said in John 13. Und deswegen hat Jesus gesagt in after Johannes 13, the feet of the disciples, nachdem er den Jüngern die Füße gewaschen hat, he said, "Blessed are you if you know this." Er hat nämlich gesagt, gesegnet seid ihr, die ihr das wisst and do it. Und es tut. See, the blessing is not in knowing the Bible. Denn der Segen liegt nicht darin, dass man die Bibel kennt. Our kids can know the Bible until it's coming out of their ears. Denn auch die Kinder können die Bibel kennen, bis es ihnen bei den Ohren rauskommt. We can know the Bible from beginning to end. Und wir können auch die Bibel kennen von vorne bis hinten. You can know every book, you can know how to explain every book. Und es kann sein, dass du jedes Buch der Bibel kennst, dass du es auch auslegen und verstehen but kannst. But it doesn't profit kannst. You unless you put it into practice. Aber das Ganze nützt dir nichts, wenn du es nicht praktisch and auslegst. This is called sanctification. Und das nennt die Bibel Heiligung. And this is the kind of holiness that we're talking about. Und das ist die Art von Heiligkeit, über die wir sprechen. I want to take the Bible and I want to be constantly applying it to my life. Ich möchte die Bibel nehmen und möchte sie ständig in meinem Leben anwenden. That pleases God. Denn das gefällt Gott. Because there's a blessing in it. Weil darin ein Segen liegt. So I want to turn to 1 Thessalonians. You'll see it on the screen. Und ich möchte jetzt gerne in den ersten Thessalonicher Brief gehen und wir werden you just see this confirmed. Auf dem Bildschirm sehen und ihr werdet sehen, dass sich das bestätigt hier. Verse 1. Finally, dear brothers and sisters, Vers 1. Zum Schluss, liebe Brüder, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God as we have taught you. Bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott es will und wie wir es euch gelehrt haben. Live in a way that pleases God. Dass ihr so lebt, wie Gott es will. This is the most exciting life you can imagine. Und das ist das aufregendste, die aufregendste Art des Lebens, die ihr euch vorstellen könnt. When I gave my life to Christ, als ich mein Leben Christus gab, and I just told everybody about it, und ich einfach jeden davon erzählt habe, maybe too much, vielleicht auch zu viel, not too little for sure, also sicher nicht zu wenig, I told everybody. Ich habe wirklich jeden davon erzählt. Everybody. And the thing that the people feared is that I was actually throwing away my life. Und was die Menschen eben fürchteten, dass ich darin mein Leben wegzuwerfen my uncle came dabei over, war. My uncle came over and he spoke with me. Denn mein Onkel kam uns besuchen und er hat mit mir gesprochen. We sat at the kitchen table. Und er saß da am Küchentisch. And he said to me, Robert. Und er hat gesagt, Robert. You are throwing your life away. Du wirfst dein Leben gerade weg. That was everything but the truth. Und das war alles andere als die Wahrheit. I have found my life. Ich habe mein Leben gefunden. Not just for this life, but for eternity. Nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. I live a life where I can bless God. Ich lebe ein Leben, wo ich für Gott ein Segen sein where kann. I can bless others, wo ich andere segnen kann. Where I can be blessed myself. Und wo ich selber auch gesegnet werde. There's no greater life that can be lived. Und es gibt kein größeres Leben, das gelebt this werden is why God created us. Und dafür hat Gott uns geschaffen. And this is why he gifted us. Und das ist auch deswegen, warum er uns begabt we're all hat. Different. Denn wir sind alle verschieden. And God did that on purpose. Und Gott hat das absichtlich so gemacht. Because God wants us to bless people in all different ways. Denn Gott möchte, dass wir gegenseitig ein Segen füreinander sind auf allerlei Weise. Like he said to Abraham. So wie er auch zu Abraham gesagt hat. I will bless you. Ich werde dich segnen. And you will be a blessing. Und du wirst ein Segen sein. And who is blessed the most? Und wer wurde am meisten gesegnet? God. Abraham. Because God loves to bless. Auch ja. What did he say, Abraham? What did you say, Abraham? Abraham. You said Abraham. Yeah, maybe. From a human, yeah, maybe. God loves to bless. Denn Gott liebt es zu segnen. We cannot experience a greater blessing than God blessing us, right? Denn wir können keinen größeren Segen erfahren, als wenn Gott uns segnet. Right, and God is blessed to bless. Und Gott ist gesegnet dadurch. We just have to know that. Und das muss uns einfach bewusst right? sein. Okay, let's read a little further. Wir lesen noch ein bisschen weiter im Vers 2. You live this way already. Okay, and we encourage you to do so even more. Okay, ihr richtet euch jetzt schon danach aus. Und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. You wouldn't be here this morning if you didn't want to live like this. Ihr wärt heute Morgen nicht hier, wenn ihr nicht ein solches Leben haben just möchtet. Being here is living like this to please God. Einfach nur hier zu sein, ist dieses Leben auszuleben. Verse 2. God's will is for you to be holy. Gott möchte, dass ihr heilig seid. So stay away from all sexual sin. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Verse 4. Vers 4. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Not in lustful passion like the pagans who do not know God and his ways. Nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Verse 6. Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating his wife. Betrügt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt. For the Lord avenges all such sins as we have solemnly warned you before. Denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie wir euch bereits gesagt haben. God has called us to live holy lives, Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Okay. You can turn that off for a moment. If we're going to live holy lives, wenn wir ein heiliges Leben führen, there's three things I would like you to know. Dann gibt es da drei Dinge, die ich gerne hätte, dass ihr die wisst. So that you can implement them. Drei Dinge, die ihr dann auch umsetzen könnt. And the first one is if we're going to live a holy life, also wenn es so sein wird, dass wir ein heiliges Leben führen, we have to do it intentionally. Dann müssen wir das absichtlich, bewusst tun. It's not going to happen accidentally. Es wird nicht einfach so zufällig geschehen. Last week I said this, letzte Woche habe ich Folgendes gesagt. That holiness is living out my life, dass Heiligkeit bedeutet, dass ich mein Leben auslebe, by grace, durch die Gnade, on purpose, absichtlich, every day, täglich, in little ways, in ganz kleinen, ja, im Detail auch. It's living out my life, es ist, dass ich mein right? Leben auslebe, to please God, um right? Gott zu wohl zu gefallen. By grace, durch Gnade, on purpose, absichtlich, every day, jeden Tag, in little ways, auch in kleinen Dingen. And when I do it in little ways, I will build momentum. Und wenn ich das in kleinen Dingen tue, dann baut sich ein Momentum auf. And I'll begin to really like to live a holy life. Und es wird mir dann mit der Zeit wirklich gefallen, ein heiliges Leben zu führen. A holy life is not necessarily a life of suffering. Denn ein heiliges Leben bedeutet nicht unbedingt ein Leben des Leidens. But if you suffer, it will be because somebody's either jealous. Aber wenn du leidest, dann bestimmt aus dem Grund, weil entweder jemand anderer eifersüchtig ist darauf. It says that the Pharisees killed Jesus because they were jealous. Und das heißt, dass die Pharisäer Jesus umbringen wollten, weil sie eifersüchtig waren. It says that the Jews were persecuting Paul the apostle because they were jealous. Und es heißt auch, dass die Juden den Apostel Paulus verfolgt haben, weil sie eifersüchtig waren auf ihn. It's not a conflict-free life. Es ist kein konfliktfreies Leben, das man führt. If you spend time in First Peter especially. Und wenn ihr euch den ersten Petrusbrief ansieht, besonders dieses Buch. We're called to walk in the footsteps of Christ. Da werden wir dazu berufen, in den Fußstapfen Christi zu gehen. But even when we do, we're called to experience a blessing. Aber selbst wenn wir das tun und das erleben, sind wir dazu berufen, einen Segen zu erleben. Denn es heißt auch, dass seine Herrlichkeit auf uns ruhen wird. We do it intentionally. Und wir tun das Ganze bewusst und absichtlich. We look for opportunities. Und wir suchen uns Gelegenheiten. We have to keep our eyes open. Und dazu muss man die Augen offen halten. God will be bringing us into opportunities. Denn Gott wird uns in Gelegenheiten hineinführen. We can look for these opportunities in the roles of our lives. Und man kann nach diesen Gelegenheiten Ausschau halten in den einzelnen Rollen, die wir in unserem Leben haben. How can I be a dad that's pleasing to God? Also zum Beispiel, wie kann ich ein Vater sein, der Gott wohlgefällt? How can I be a mom that's pleasing to God? Oder wie kann ich eine Mutter sein, die wohlgefällt ist in Gottes Augen? How can I be a son? Wie kann ich ein Sohn a daughter, sein, eine Tochter, a brother, ein Bruder, a nephew, oder ein Neffe, a grandmother, eine Großmutter? How can I be a boss? Wie kann ich ein Chef sein? How can I be a manager? Oder ein Manager? How can I be a worker? Oder ein Arbeiter, that is pleasing to God. Der Gott wohlgefällt? How can I drive my car? Wie kann ich meinen Wagen fahren? In a way that's pleasing to God. In einer Art und Weise, die Gott gefällt. How can I spend my day off in a way that's pleasing to God? Oder wie kann ich meinen freien Tag verbringen, so dass es Gott gefällt? How can I spend my summer? Oder wie kann ich meinen Sommer verbringen? In a way that's pleasing to God. In einer Art und Weise, dass es Gott gefällt. So we look for opportunities. Und so halten wir Ausschau nach Gelegenheiten. Number two. Und zweitens. It will take courage. Es wird Mut brauchen. Because being holy is being different. Denn heilig zu sein bedeutet anders zu sein. Being holy is letting our light shine. Heilig sein heißt, das Licht leuchten zu lassen. And the light that shines is God's love for us. Und das Licht, das da leuchtet, ist die Liebe Gottes zu uns. We let our light shine. Wir lassen unser Licht leuchten. We let our relationship to God shine. Das heißt, wir lassen unsere Beziehung zu Gott leuchten. We look for opportunities, how we can be a blessing in the name of Jesus. Und wir suchen nach Gelegenheiten, wo und wie wir ein Segen sein können im Namen Jesu. It will take courage. Und das wird Mut brauchen. When I was in high school, in my last year of high school, als ich also in Gymnasium war, im letzten Jahr, 17 years old, und ich war 17 damals, and there was a basketball game between us and the neighboring town. Und da war ein Basketballmatch angesetzt zwischen unserer Schule und der Schule in der Nachbarstadt. The neighboring town we absolutely hated. Just hated those people. Und die Leute von der Nachbarschaft, da war eine echte Hassbeziehung da. Because they were the rich kids. Denn es waren eher die reichen Kinder, die dort waren. We were the normal kids. Und wir waren so der normale, der Durchschnitt. These kids had like tennis courts in their backyard. Und das waren so Kinder, die hatten in ihrem Garten einen Tennisplatz. They lived on lakes. Und die haben so am Seeufer It's gewohnt. Called mountain lakes, you know, beautiful. Lakes. Just a beautiful, beautiful town with high taxes, rich people and a very good school system. Also es war einfach eine sehr schöne Stadt, sehr schön gelegen und auch ein fantastisches Schulsystem. And because their school system was so good and there was so much money in the town, They just had the best of everything. Und weil das Schulsystem so gut war und weil auch die Abgaben so hoch waren in dieser Stadt, hatten sie einfach die besten Voraussetzungen. So their sports teams were really good. Und so waren auch ihre Teams sehr gut. So we hated them. Und deswegen haben wir sie gehasst. Even though there were so many more of us than them. Obwohl wir viel mehr waren als sie. So they came to play our basketball team in our town. Und sie kamen, um dieses Match zu bestreiten, und kamen sie in unsere Stadt. And unfortunately for them, und unglücklicherweise für sie, they won the game. Haben sie das Match gewonnen. Because they could not leave the building. Denn sie waren dann nicht mehr in der Lage, sozusagen das Gebäude zu verlassen. When they tried to get to their cars, und sie haben versucht, ihre Autos zu erreichen. They were surrounded by all these guys. Aber da waren all diese Männer und Burschen, die herumstanden. So you had the basketball team, five or six guys. Und da war eben das Basketballteam, fünf oder sechs Burschen. And then you had like 150 guys surrounding them. Und dann waren vielleicht so 150 andere, die um sie herumstanden. And one of my friends who was really a tough guy. Und einer meiner Freunde, und er war echt ein zäher Bursche. He went into the circle. Er ist in diesen Kreis hineingegangen. And he wanted to start a fight. Und er wollte eben einen Streit beginnen. Because he was a good fighter. Denn er war ein guter Kämpfer. And he said, "We want to fight right now." Und er sagte, wir möchten kämpfen hier und jetzt. You two and us two, right here, right now. Wir zwei gegen euch zwei. And they can't go anywhere because it's totally surrounded. Und sie konnten nicht wirklich ausweichen, denn sie waren umzingelt. They had their jackets on from their town. Und sie hatten also ihre Jacken an, dieses Dress von aus ihrer Stadt. Our guys had our jackets on. Und unsere hatten unsere Sachen and an. They, this is going to be big trouble. Und wir haben schon gewusst, das artet jetzt in großen somebody Ärger aus. Is going to get really hurt here. Also jemand wird jetzt wirklich verletzt werden. So my friend was like, "We start right now. Let's go." Und mein right Freund now. War so auf dem Trip. Okay, wir fangen jetzt damit an. Wir and jetzt. Right in the middle of this, this incredible tension and like, oh my God, what's going to happen? Und mitten in der Situation, wo diese unglaubliche Spannung in der Luft lag und jeder sich gedacht hat, okay, the was passiert colors jetzt? Of our town were black and red. Die Farben unserer Stadt waren schwarz und rot. So you saw two black and red guys with two black and red jackets and two other jackets. Und man sah eben zwei Leute mit schwarz-roten Jacken und zwei mit zwei anderen Jacken. And then suddenly out of nowhere comes two more black and red jackets. Und plötzlich kamen noch einmal zwei schwarz-rote Jacken aus der Menge. And they walk into the circle. Und die steigen auch, also gehen auch in diesen Kreis hinein, in die Mitte. Four black and red jackets and two blue jackets. Und da waren jetzt eben vier schwarz-rote und zwei blaue. But something unusual happened. Aber etwas Ungewöhnliches ist dann passiert. The two guys that walked into the circle, die zwei, die noch dazugekommen waren, went on the other side. Haben sich auf die andere Seite gestellt. They were strong guys. Und das waren große Burschen. They were graduates from the school. Denn sie waren schon in der 8. Klasse, were, in der höchsten Schulstufe. Also sie waren schon fertig gewesen mit der Schule. They were just visiting. Und sie waren nur auf Besuch da. They went on the other side. Und sie haben sich auf die andere Seite dieses Rings gestellt. And I remember what they said. Und ich kann mich noch daran erinnern, was sie gesagt haben. If you fight them, you fight us. Und sie haben gesagt, wenn ihr gegen sie kämpft, kämpft ihr auch gegen uns. And then my friend said, "What are you doing? What are you doing?" Und dann hat mein Freund gesagt, was macht ihr da? Was macht ihr? Komm, verschwindet. Get out of there. And he said, "If you fight them, you fight us." Aber sie blieben dabei, wenn ihr gegen sie kämpft, kämpft ihr auch gegen uns. Later on, I found out. Und später erst habe ich dann herausgefunden, und das war erst einige Jahre später, that those two guys were Christians. Dass die beiden Christen waren. Courage. Und das ist Mut. Right. You have to do it intentionally. Man muss es mit einer Absicht tun. And it takes courage. Und es braucht Mut. To live a life that's pleasing to God. Ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Because we're always going to be different. Denn wir werden immer anders sein. You're going to be with your friends. Du wirst mit deinen Freunden school, sein, vielleicht in der Schule. Or at work, oder am Arbeitsplatz, wherever you are, wo immer du auch bist. And they will want you to do something that is not pleasing to God. Und sie werden etwas von dir wollen, von dem du weißt, dass es Gott nicht gefällt. And you have to make a decision here. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Do you follow the crowd? Du gehst entweder mit der Menge, or do you take a stand? Oder du nimmst deinen eigenen Standpunkt ein. I remember when I was 17. Und ich erinnere mich, ich war damals 17. Again, the same friends. Und es waren die gleichen Freunde. We went for a ride in the car and then we visited this house. Und wir sind mit dem Auto herumgefahren und sind zu diesem Haus gekommen. And then we met these older guys. Und haben diese älteren Burschen I was the youngest getroffen. Guy there. Und ich war überhaupt der Jüngste in der Gruppe. And, I was just kind of sitting there and we all circled around this table on the floor. Wir sind alle gesessen um diesen Tisch herum, sind am Boden gesessen. And then all of a sudden the drugs come out. Und dann plötzlich wurden die Drogen ausgepackt. And they were just pouring this powder on the table. Und sie haben dieses Pulver da auf den Tisch geleert. And with a razor blade they were making lines. Und mit der Rasierklinge haben sie da so Straßen gemacht. And this was either cocaine or something strong. I don't know what it was. Das war entweder Kokain oder etwas ähnlich starkes. And they just went around putting a dollar bill in their nose and just snorting it. Und die Runde ging halt herum und haben das mit so einem aufgerollten Papier, mit einem Geldschein aufgeschnupft. Und dann kam ich an die Reihe. And then they handed me the dollar. Und dann haben sie mir auch diesen Geldschein gereicht. You roll it, you put it in your nose and you just mal so zusammengerollt und dann einfach eingesaugt. And I just did a crazy thing. Und ich habe etwas Verrücktes gemacht. I just said, no, I don't want it. Ich habe gesagt, nein, ich habe keine Lust. I don't want it. I just don't want it. Ich will nicht. Like I just thought, I'm not going this direction. Und ich habe mir einfach gedacht, nein, diesen Weg schlage ich jetzt nicht. I just need to look at your lives. I'm not going this direction. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ich brauche mir nur euer Leben anzusehen. Number und one. Ich weiß genau, in diese Richtung, diesen Weg gehe ich nicht. Number two, this will just kill my mother. It will put her in the grave. Und ich habe mir auch gedacht, das ist etwas, das meine Mutter also buchstäblich töten wird. It will just kill her. No. And I was the weirdo. Und daher nein. Und ich war irgendwie der Eigenartige in der Runde. We're not going to please God if we don't have some degree of courage. Wir werden Gott nicht gefallen, wenn wir nicht zu einem gewissen Ausmaß we are going against the grain. Mut haben, weil wir eben gegen den Strich we sind. Are swimming up the river. Oder wir schwimmen gegen den Strom. You have to do it intentionally. Und das muss man aber bewusst und absichtlich tun. And you have to step out of yourself. Und man muss dazu wirklich einen Schritt aus Because sich selbst heraus you'll see machen. An opportunity and then you'll think, why should I get involved? Und man sieht dann vielleicht eine Gelegenheit und man denkt sich dann, naja, warum sollte ich mich jetzt da, ob soll ich da mitmachen? Like the story with the Samaritan person who got hurt on the road. So wie diese Geschichte von dem Samariter, der verletzt am Straßenrand lag. It wasn't a Samaritan, it was just a person on the road. Also es war einfach nur eine Person. And then the religious people walked by, but the Samaritan, the good Samaritan. Und die Leute sind vorbeigegangen, aber dieser Samariter kam dann was daher. He und er war anders. And it took courage. Und es brauchte Mut. Because it was very possible that the thieves were just hiding, waiting for someone to stop. Denn es wäre gut möglich gewesen, dass diese Wegelagerer noch in der Gegend waren und nur darauf gewartet haben, dass jemand stehen bleibt. He did it intentionally and he did it courageously. Aber er tat es absichtlich, bewusst. We're not going to live holy lives if we don't do it intentionally. Und wir werden kein heiliges Leben führen, wenn wir es nicht absichtlich tun. We're just going to be just like everybody else. Wir werden dann einfach sein wie alle anderen eben. And number three. Und drittens. We have to do it carefully. Wir müssen es auch vorsichtig tun. Some things that we think are God's will are not God's will. Manche Dinge, von denen wir denken, dass es Gottes Wille ist, we think we're pleasing God, but we're not pleasing God. Und wir denken, wir gefallen Gott in dem, was wir tun, aber wir tun es nicht. John chapter 16 verses 1 through 4. Johannes Kapitel 16 1 bis 4. Jesus said they will persecute you and they will kill you. Da sagt Jesus, sie werden euch verfolgen und sie werden euch töten. And they will believe that they are serving God, that they are pleasing to God. Und sie werden meinen, dass sie Gott damit einen Gefallen tun. I wonder how many times we do that. Und ich frage mich wohl, wie oft wir we do something that we think is pleasing to God, but actually it's not. Wir tun etwas, wo wir denken, das gefällt Gott, aber es ist nicht so. Maybe we sin. Vielleicht sündigen wir. And then we feel sorry for ourselves. Und dann tun wir uns selbst leid. And then we say, I'm not good enough for God. Und dann sagen wir uns, ich bin nicht gut genug für Gott. And then we punish ourselves. Und dann bestrafen wir uns and selbst. We live detached from God. Und leben dann sozusagen losgelöst von Gott. Because we're so unworthy. Weil wir ohnehin so unwürdig and sind. Somehow we think that we're impressing God. Und irgendwie glauben wir so im Hinterkopf, wir beeindrucken Gott damit. And God's not pleased. Und Gott gefällt es aber nicht. Though we think maybe he's pleased. Aber wir denken vielleicht, das gefällt jetzt Gott. If I feel sorry for myself enough and really just hurt myself, he'll be happy. Und wenn ich mir selbst genug Leid tue und mich selbst bestrafe, dann but he's not. Dann wird er damit glücklich because sein. Aber it, says, es ist nicht it says so. In Hebrews 4:16 that he wants us to come boldly to him. Denn in Hebräer 4, Vers 16 heißt es, dass wir mutig zu ihm kommen können. Wants us to come boldly to him. Mutig, also ohne Scheu zu to receive mercy. Dass wir die Gnade empfangen. That pleases him. Das ist das, that we come and receive mercy. Dass wir kommen und Gnade empfangen. Over and over and over again. Immer und immer wieder. And when we receive mercy, he gives us grace. Und wenn wir diese Barmherzigkeit empfangen, dann gibt er Gnade. And when we get grace, we sin less. Und wenn wir Gnade empfangen haben, sündigen wir weniger. And we need less mercy. Und dann brauchen wir auch weniger Barmherzigkeit. Und langsam kommen wir wieder zurück in dieses Leben, das Gott wohlgefällig ist. Right, we get back into the rhythm. Und man gerät wieder in diesen Rhythmus hinein. I want you to look at a verse, a couple more verses. Look at Colossians chapter 3. Und ich möchte, dass wir noch ein paar Verse betrachten im Kolosserbrief, Kapitel 3. Let the message about Christ, this is verse 16, in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom he gives. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Do you know why we need to do this? Und wisst ihr, warum wir das tun müssen? Because there's two traps that we face. Denn es gibt zwei Fallen, in die wir tappen können. There's a trap of just believing. Es gibt die Falle des einfachen Glaubens. And there's a trap of just doing. Und es gibt die Falle des Tuns. And somehow we want to do, but then we detach it from believing. Aber manchmal tun wir etwas und machen es losgelöst vom Glauben. And then we just become mechanical religious people. Und dann werden wir so eine Art mechanisch funktionierender religiöser Mensch. But the trick or the key to living holy. Aber der Schlüssel dazu, heilig zu sein, is to always be refreshed in what I believe. Liegt darin, dass man immer wieder erfrischt wird in dem, was ich glaube. So that my faith is bringing forth fruit. Und dann ist es so, dass mein Glaube diese Frucht hervorbringt. It's when I forget what I believe as a believer. That I become fruitless. Es ist dann der Fall, dass ich fruchtlos bin, wenn ich das vergesse, was ich als gläubiger Mensch eigentlich glaube. Ich glaube es schon noch, aber es ist mir nicht wirklich bewusst. Mein Glaube ist mir nicht wirklich bewusst. So the first step is that we would refresh our minds in what we believe constantly. Und so ist der erste Schritt, dass ich mir das immer wieder zu Bewusstsein rufe, woran ich glaube. But not stay there. Aber nicht darin bleibe. But that we would prepare it to implement to purpose to do it. Sondern dass ich mich bewusst dazu entschließe und vorbereite, das auch auszuleben. To wash somebody's feet. Dass ich eben die Füße eines anderen Menschen wasche. To love your wife. Dass ich meine Frau liebe. To submit to your husband. Dass ich mich meinem Mann unterordne. To encourage your children. Dass ich meine Kinder ermutige. To go the extra mile for somebody. Und dass ich eben diese extra Meile gehe. So that I can listen to the promptings of the Holy Spirit. Und dass ich dann eben auf diese Anstöße des Heiligen Geistes hören kann. So that he would say, do this or do that. Und er sagt mir vielleicht, tu dies oder tu jenes. So let the message of Christ fill your hearts, your lives. Lasst eben die Worte Christi euer Herz erfüllen. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Oder hier Vers 16, singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Surround yourself with his word. Umgebt euch einfach mit seinem Wort. You know, what kind of music do you listen to? Welche Art von Musik hörst du? Listen to music that has words that will encourage you. Hör Musik, die Worte hat, die dich ermutigen. Read the kind of stuff in the bathroom that will encourage you. Oder lies einfach die Dinge im Badezimmer, im Klo, die dich ermutigen. Surround yourself in every way. Just keep refreshing yourself. Umgib dich einfach mit Dingen, die dich erfrischen und aufbauen. When we worship. Und wenn wir anbeten, study the words that we're singing. Dann studier und denk nach über die Worte, die gesungen werden. Think when we sing about salvation, remember when you got saved as we sing. Und wenn es da um Errettung geht, dann denk daran, als du errettet wurdest. Next verse. Watch, and whatever you do or say, doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. Soll im Namen von Jesus Christus dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott dem Vater danken soll. This is the holiness we're talking about. Also was ihr tut oder auch and oder what sagt. We do or what we say. Durch das was ihr tut oder durch das was this ihr is sagt. What will be rewarded for. Das ist das was belohnt werden wird. This is where the blessing is. Und das ist auch der Ort, wo der Segen liegt. Jesus said, "Blessed are you if you do it." Denn Jesus hat gesagt, gesegnet seid ihr, wenn ihr das tut. Not if you just know it. Nicht nur, wenn ihr das wisst. Husbands, love your wives. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Yes, yes, I do love my wife. Ja, ich liebe meine Frau. I go to work every day for her. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit für sie. Yeah. We're not going to love our wives unless we do it on purpose. Wir werden aber unsere Frauen nicht lieben, wenn wir es nicht bewusst tun. And the best way to do it on purpose is just to listen to them a little more. Und der beste Weg, das zu tun, ist es, ihnen vielleicht ein bisschen mehr zuzuhören. As to what they like, you know. Zum Beispiel in Bezug auf das, was sie gerne haben, was sie we mögen. Have to do it with intention. Man muss es bewusst tun und mit Absicht tun. Now let's go a little further. Now watch. Now he's gonna bring in some roles. Und jetzt bringt Paulus hier einige Rollen herein. Husbands, wives, children. Und er spricht über Männer, über Frauen, Ehemänner, Ehefrauen, and then he Kinder. Goes to an extreme. Und dann geht er ins Extrem. He says slaves. Und er spricht die Sklaven an und sagt, ihr Sklaven. How many slaves we have here today? Wie viele Sklaven sind heute Morgen anwesend? How many people feel like slaves? Also wie viele fühlen sich at als Sklaven? Or in the job. Anybody feel like a slave? Don't have to raise your hand. Okay. Ihr braucht auch nicht die Hand zu heben. Slaves. Ihr Sklaven. That's probably half the people here also today. In some respect, slaves, obey your earthly masters in everything you do. Gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Try to please them all the time. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig. You see the intentionality there. Try. Und im Englischen heißt es, versuche ihnen zu gefallen alle Zeit. Also, da ist eine Absicht dahinter. Versuche es. Versuche ihnen zu gefallen. Not just when they're watching you. Nicht nur, wenn sie euch beobachten. That's strange. Das ist sehr eigenartig. Ja. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. He brings holiness right into practical living. Und er bringt diese Heiligkeit wirklich in den praktischen Alltag hier. Next verse, 23. Vers 23. Work willingly at whatever you do. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude. Oder arbeitet bereitwillig, egal was ihr tut. Yeah. Okay, let's just translate just the English one. Work willingly at whatever you do. Arbeitet bereitwillig in dem, egal was ihr auch tut. I love those words, whatever you do. Mir gefällt dieses egal was ihr auch tut. That applies to every single person here today. Denn das lässt sich wirklich auf jeden einzelnen whatever von uns you heute do, Morgen anwenden. Egal was du tust. Do it as though you were working for the Lord. Tu es so, als würdest du dem Herrn dienen. And that makes us holy. Und das macht uns heilig. I'm going to drive the van as though I was driving for the Lord. Ich werde das Auto fahren, als ob ich das Auto für den Herrn fahre. I'm going to use the public toilet as though it belonged to the Lord. Ich werde das öffentliche WC benutzen, als ob es das öffentliche WC des Herrn wäre. Suddenly this changes my whole life. Und auf einmal verändert sich mein ganzes Leben. I'm going to go shopping at Obi as though Obi belonged to the Lord. Und ich gehe jetzt zum Obi einkaufen, als ob der Obi dem Herrn gehören würde. So when I'm in line and I don't want something that I picked, I don't throw it somewhere, I bring it back. Also wenn ich dann an der Kasse stehe und etwas doch nicht haben möchte, das ich schon genommen habe, lasse ich es nicht einfach fallen, sondern bringe es zurück in das Regal. I put it where I found it. Sondern ich gehe zurück und bringe es dorthin, wo ich es genommen habe. Why? Warum? Because it belongs to the Lord. Weil es dem Herrn gehört. And suddenly my life is so different. Und plötzlich ist mein Leben so anders. And people think, are you weird? Und Leute are denken, you strange? Bist du eigenartig oder was? No, but I'm very happy. Nein, aber ich bin eigentlich recht glücklich. You know what? I'm beginning to feel. I just know if I walk all the way back, it'll please God. Und ich weiß einfach, wenn ich jetzt einfach zurückgehe und das zurücklege, gefällt es Gott. And then when I please God, I feel great and. Und wenn ich für Gott ein Segen bin, fühle ich mich gut. They didn't have to do it, and whatever you do. Was immer ihr auch tut. You go to a public bathroom, du gehst auf ein öffentliches WC and you leave it nicer than when you walked in. Und du lässt es schöner zurück, als du hineingegangen bist. Are you kidding me? Und machst du jetzt Witze? Are you crazy? Bist du verrückt? No. Nein. We can start to live like this. Denn wir können anfangen, so we zu leben. Live a life that's pleasing to God. Wir leben ein Leben, because das Gott we're gefällt. Looking for opportunities, weil wir uns Gelegenheiten suchen, to be different, um anders zu sein, to live for Him. Für ihn zu leben. Then we are much different than the world. Und dann sind wir sehr anders als that die Welt. Lives for itself. Die Welt, die für sich selbst lebt. Because it doesn't have a God to live for. Denn sie hat keinen Gott, für den but sie leben we begin könnte. To do things that nobody can repay us for. Aber wir beginnen Dinge zu tun, die uns niemand irgendwie zurückzahlen könnte. That we do in secret. Die wir auch im Verborgenen tun. And nobody sees or repays. Und niemand sieht das und niemand kann das irgendwie like you go to a hotel. Zum Beispiel, du gehst in ein Hotel, bleibst über Nacht. And then the next morning the person's not there to get the tip. Und am nächsten Morgen ist die Person nicht da, um ihr ein Trinkgeld zu geben. But you give it anyway. Aber du gibst das Trinkgeld trotzdem. Why? Warum? Because you know it pleases God. Weil du weißt, dass es Gott gefällt. And this is what makes us different. Und das ist das, was uns unterscheidet. Because holiness is being set apart. Denn Heiligsein bedeutet, abgesondert and zu sein. And we begin to live a really fun life. Und wir fangen an, ein Leben zu führen, das but wirklich Spaß macht. But it has to be done intentionally. Aber man muss es mit einer Absicht tun. Do you ever go to OB and you realize you walk out? I always take a tape measure. You know, every time I go in there, every time. Zum Beispiel, ihr geht zum OB und ich nehme dann jedes Mal so einen Maßstab mit. As soon as I walk in, I grab one of their tape measures and I start measuring things. Und sobald ich also da reingehe, nehme ich mir so einen Maßstab und fange eben dann an, Sachen abzumessen. A lot of times I've walked out with it in my pocket, you know. Und da ist schon öfters passiert, dass ich dann rausgehe aus dem Geschäft und ich habe es noch immer eingesteckt. I sit in the car and then I realize, wait a minute, oh, I got a tape measure. Und ich sitze dann im Auto und denke mir, was ist das? Ach so, das ist der Maßstab. And I'm in a Tiefgarage, you know. Und ich bin aber dann schon in der Tiefgarage. I think it's just 1 Euro. Und ich denke mir, okay, das ist jetzt ein 1 Euro. Maßstab. Am I going to walk up there? Soll ich jetzt wirklich nochmal raufgehen? Of course. I'm gonna walk. Ja, natürlich. I'm going to walk all the way back up there. Ich gehe den ganzen Weg wieder hinauf. And I remember walking in and the lady looked at me. Und ich kann mich erinnern, als ich da reinkam und die Frau hat mich showed her and I just threw it back in the bin. Und ich habe das gezeigt und habe das dann einfach zurück in den Korb geschmissen. And she probably thought, are you crazy? Und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, ist der verrückt? A little bit. Yeah, a little bit. Ich muss sagen, ja, wahrscheinlich. Now watch, let's just close. Ein wenig schon. Let's just close. Damit wollen wir schließen. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen remember, wird. Remember, you have to vergesst remember. Nicht oder erinnert euch daran. Rehearse what you believe. Rehearse it. Erinnere dich daran. Erinnere immer wieder an das, if was du glaubst. Rehearse what you believe, it will bear fruit. Denn wenn du das wiederholst, was du glaubst, wird es Frucht bringen. Because we want our deeds to be the result of our faith. Denn wir hätten gerne, dass unsere Taten das Ergebnis unseres Glaubens sind. If you just do things without stirring up your faith, denn wenn du einfach nur Dinge tust, gute Dinge tust, ohne deinen Glauben, then you're just a morally good person. Dabei in Erinnerung zu rufen, dann bist du einfach nur eine moralisch gute Person. But you're not a spiritual person. Aber du bist dann kein geistlicher Mensch. You have to remember that it's the Lord you are serving. Denn es geht darum, sich daran zu erinnern, dass es der Herr ist, dem du dienst. The master you are serving is Christ. Der Herr, dem du dienst, ist Christus. But if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen. Denn Gott bevorzugt niemanden. For God has no favorites. Gott bevorzugt niemanden. Let me just close with this. What would I like you to do? Was hätte ich gerne, dass ihr tut? Spend a little bit more time in the Word this summer. Ein bisschen mehr Zeit im Wort verbringen diesen Sommer. Let it be a holy summer. Lasst es ein heiliger Sommer sein. Think of ways where you can stir up your faith. Denkt an Gelegenheiten, wo ihr euren Glauben sozusagen wieder aufmischen könnt. Why? Warum? Because God has no favorites. Denn Gott bevorzugt niemanden. What you sow is what you're going to reap. Denn das, was du sähst, das wirst du auch ernten. Don't be fooled that God has surprises for you. Lass dich nicht täuschen, indem du denkst, dass Gott irgendwelche Überraschungen für dich bereithält. I can't wait to see what God has surprises for me in heaven. Also ich warte nur darauf, was Gott für Überraschungen für mich im Himmel bereithält. Got a big surprise. Große Überraschung. Surprise. Ja. Überraschung. What you reap is what you sow. Was du gesät hast, wirst du jetzt no! ernten. There's no surprises. Was, es gibt keine Überraschungen? The only surprise to you is that I'm going to look at your life. Die einzige Überraschung wird sein, dass ich mir dein Leben ansehe. What a privilege, what an opportunity. Und aber was für ein Vorrecht, was für eine Gelegenheit. I have a life that I can live pleasing to God. Ich habe ein Leben, das ich Gott zur Ehre leben kann. Und er beobachtet das und er möchte es gerne belohnen. And what I reap is what I sow is what I'm going to reap. Und das, was ich sehe, das ist auch das, was ich ernten werde. No favorites with God, no one. Es gibt keine Bevorzugung bei Gott. So, refresh your faith. Und daher Erneuert euren Glauben. Read the small epistles this summer. Oder liest vielleicht die kleinen Briefe im Read Neuen Testament. Colossians, also den Kolosserbrief, Philippians, Philippa, Ephesians, Epheser, 1 and 2 Thessalonians, 1. und 2. Thessalonicher Brief, Peter, oder den 1. Read Petrus, those little, or James, oder Jakobus. And circle all the things God tells us to do. Und vielleicht ringelt all diese Dinge ein, die Gott gerne hätte, dass wir sie tun. And have them ready. Und haltet sie bereit. And then suddenly there's an opportunity. Und dann ergibt sich plötzlich eine Gelegenheit. I will do this intentionally. Und dann könnt ihr euch sagen, ich werde das jetzt tun, und zwar bewusst und absichtlich tun. Und auch mutig and carefully. Sein. Amen. Und vorsichtig. Let's continue next week. Amen. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. Wow, when we stand before you, und wenn wir einmal vor dir stehen, what a day that will be. Was für ein Tag wird das sein? When we see our holy Father, wenn wir unseren heiligen Vater sehen, and we are your holy children, und wir deine heiligen Kinder sind, purchased by the blood of Christ, die erkauft sind durch das Blut Christi. Maybe there's somebody here this morning and you've never received God's love. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier und du hast die Liebe Gottes noch nie angenommen. You've never experienced a change that God can do in someone's life. Du hast noch nie erfahren diese Veränderung, die Gott im Leben eines Menschen machen kann. The peace that he can give and the joy. Den Frieden, den geben kann und die Freude. It only takes a prayer. Es braucht dazu nur ein Gebet. A prayer for forgiveness. Ein Gebet um Vergebung. Would you pray that prayer with me this morning? Würdest du vielleicht dieses Gebet heute Morgen? Would you give your life to God this morning? Würdest du dein Leben heute Morgen Gott geben? It would so please him. Und es würde ihm so sehr gefallen. If you would put your faith in his son, wenn du deinen Glauben, dein Vertrauen in seinen Sohn setzen würdest, der am Kreuz starb für dich, that would please him more than anything. Das würde ihm mehr gefallen als alles andere. Pray with me. Bitte mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Show me your love. Und zeig du mir deine Liebe. Take away my guilt. Nimm mir mein Schuldgefühl. Fill me with your peace. Erfülle mich mit deinem Frieden. Say those words, God, forgive me. Sprich diese Worte für dich aus. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. Father, I pray that Vater, we would find such joy in pleasing you. Dass wir eine solche Freude darin finden, dir zu gefallen. And I pray that as we go home today, und ich bete darum, dass wenn wir heute that nach Hause we would see gehen, things we've never seen before. Dass wir Dinge sehen können, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Someone who needs help. Jemanden, der Hilfe braucht. Open our eyes. Öffne unsere Augen, to see opportunities to be different. Dass wir diese Gelegenheiten sehen, um anders zu sein. We pray in Jesus' name. Wir beten das Amen. In Jesu Namen.